ist ja auch nichts Verrücktes oder etwas Neues. Da kann man eigentlich so ein bisschen diese Hauptkategorien angeben. Das ist mal die Siedlung als prägnante Nutzung, die sieht man auch im Raum. Die ist auch verbunden mit sehr viel baulicher Tätigkeit, also das ist eben das Wohnen, das Arbeiten, das Bilden, also von diesen Daseinsgrundfunktionen, die wir gesehen haben, spielt sich eigentlich sehr viel eben in diesen Siedlungen ab. Also von diesem linken Teil eigentlich, von diesen menschlichen Tätigkeiten, ist ein Hauptteil, der spielt sich hier im Siedlungsbereich ab. Und der Bereich dann Verkehr, der ist natürlich auch sehr zentral, den sieht man auch in der Landschaft draußen, der ist auch sehr flächenintensiv natürlich. Und hier beim Verkehr eben diese verschiedenen Verkehrsträger, sei das Privat-, Individualverkehr oder öffentlichen Verkehr. Dann die Ver- und Entsorgung, die eben auch sehr stark auch mit baulichen Maßnahmen zu tun hat. Wasser. Versorgung, dann auch die Abwasserbeseitigung mit all diesen Kläranlagen, dann die Energiegewinnung, nicht nur durch die Kraftwerke selbst, sondern eben auch durch diese Stauseen, die man in der Landschaft draußen sieht, dann auch die Flüsse, die natürlich da verbaut sind. Wenn ihr da gewisse Flüsse anschaut, zum Beispiel die Aare von Biel bis runter, dann im Zusammenfluss, da haben wir etwa 10, 11 Flusskraftwerke, also dort, wo das eine eigentlich aufhört, mit dem Staubereich eigentlich oder mit der Energienutzung, beginnt eigentlich bereits der Staubereich des unterliegenden Flusskraftwerkes. Also da hat man Flüsse, die sind praktisch auf der ganzen Länge sind die eigentlich genutzt für die Wasserkraftnutzung. Und eben auch Energiegewinnung, sehr prägend natürlich in der Landschaft draußen. Und dann die ganzen Übertragungsleitungen, wo man ja auch diskutiert, ob man die vielleicht eher in den Boden legen kann in der Zukunft. Das hat aber dann auch wieder verschiedenste Konsequenzen. Aber Übertragungsleitungen, das ist auch offensichtlich, das sieht man in der Landschaft draußen. Und dann natürlich auch Erholung, auch sehr flächenintensiv, verändert die Landschaft. Teilweise eher natürlich, wenn ich Golfplätze anschaue, dann ist das... Ein großer Teil ist durchaus auch natürlich ausgestaltet, nicht unbedingt naturnah, aber es sieht mindestens so aus. Aber ein Golfplatz ist immerhin noch keine asphaltierte Fläche wie irgendeine sonst eine Nutzung. Dann die ganzen Infrastrukturanlagen für den Wintertourismus, vor allem auch in den Bergen, prägt natürlich die Landschaften mit den Liften, mit den Berg- und Talstationen, mit den entsprechenden Parkhäusern, Parkplätzen und so weiter. Die Produktion prägt auch, aber auf eine andere Weise eben. Die landwirtschaftliche Produktion, die sieht man. Man kann, ist ja sehr gut eigentlich, wenn man vor mindestens so in der Start- und Landephase, wenn man mit dem Flieger mal unterwegs ist, dann lohnt sich das mal runterzuschauen und die Landschaft einfach mal anzuschauen, oder? Wie sieht die aus? Und da kann man sehr viel eigentlich daraus lesen, vor allem eben auch was die Produktion betrifft, die landwirtschaftliche Produktion. Und was erstaunt hier vielleicht bei dieser Aufstellung ist was? Welcher Umstand? Sechsten Punkt noch anschauen. Was ist der Übertitel eigentlich hier bei diesen Kategorien? Ich spreche hier von Nutzungen, oder? Dass man den Schutz eigentlich als Nutzung bezeichnet. Aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man, früher hat man den Schutz eigentlich immer den Nutzungen gegenübergestellt, oder? Und das war dann immer sofort natürlich diese Konfliktsituation. Jetzt natürlich mit der Nachhaltigkeit ist ja der Schutz, die Ökologie mit einbezogen eigentlich auch in im ökologischen Bereich und mit dem sozialen Bereich verschmolzen. Und den Schutz sieht man eben hier als Partner auch, nicht mehr als Gegner der verschiedenen Nutzungsinteressen, sondern die Naturgefahren, der Zivilschutz, Landesverteidigung, Naturschutz, Landschaftsschutz ist ein gleichwertiger Partner hier drin. Nicht eben im Sinne so Biotope, oder? So einzelne Schutzobjekte, sondern im Sinne der Vernetzung, im Sinne auch der Koordination und der Abstimmung mit den Raumnutzungen hat der Schutz eigentlich genau gleich auch seine sein Stellenwert und seine Funktion als Raumnutzung. Das geht ein bisschen in die Richtung, dass man eben den Schutz hier integrieren wollte in die Gesamtplanung und nicht immer nur so sektoral anschauen will. Also das hier, die Nutzungen, und wenn Nutzungskonflikte entstehen, dann spätestens muss ja irgendjemand regulierend eingreifen. Und das ist, wie gesagt, eigentlich eine Hauptaufgabe der Raumplanung, die Nutzung eben so zuzuweisen, dass sie eben nebeneinander, übereinander möglich sind. Und da gibt es auch verschiedenste Kategorien von, wie man diese Nutzungen etwas kategorisieren kann. Man spricht da von Grundnutzungen und Sekundärnutzungen. Jetzt, was sind Grundnutzungen, was sind Sekundärnutzungen wahrscheinlich? Kann man das auch ein bisschen... Was ist wahrscheinlich eine Grundnutzung und was ist eine Sekundärnutzung? Oder was haben Grundnutzungen für sich eigentlich wahrscheinlich eigen? Eine Grundnutzung ist eine Nutzung, die... Was wahrscheinlich nicht erlaubt? Ja, was könnte eine Grundnutzung sein? Ja? Vielleicht eine Aufnutzung, die keine andere Aufnutzung erlaubt. Die keine andere Grundnutzung erlaubt, ja. Richtig, ja. Also Grundnutzungen, die sind nicht möglich auf der gleichen Fläche. Grundnutzungen und sekundäre Nutzungen sind offenbar möglich. Jetzt, was ist eine Grundnutzung? Was sind Grundnutzungen, die sich wahrscheinlich nicht... Ja? Landwirtschaft und? Schließt sich das aus? Ja, also man kann ja nicht auf einer Autobahn Landwirtschaft betreiben. Richtig, genau. Also ist eigentlich logisch, oder? Also Siedlung und Landwirtschaft, das ist wahrscheinlich nicht möglich, oder? Aber was ist möglich? Landwirtschaft und? In unserem Raum muss es ja möglich sein. Hier oben am Hönkerberg haben wir das eigentlich. Wir haben ja auch ein bisschen Landwirtschaft, so an der Peripherie, oder? Ja? Und Erholung zum Beispiel, also das stört die Landwirtschaft wenig eigentlich. Wenn da Nachholung betrieben wird, außer es wird dann intensiv mit den Hunden, oder das Wegnetz muss angepasst werden, weil die Nachholung hat eine andere Erschließungsbedürfnis als die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist angewiesen auf eben doch relativ gut ausgebaute Straßen, und die Erholungssuchenden, die Wanderer, die möchten natürlich möglichst wenig asphaltierte Straßen zum Beispiel. Oder die Biker haben wieder einen anderen Anspruch als die Reiter und so weiter. Also zur Naherholung gehört eben sehr vieles andere auch, oder? Das Wald, Forst ist auch eigentlich eine Grundnutzung, lässt sich aber überlagern mit den Erholungsnutzungen zum Beispiel, Orientierungslaufen, Biken, Wandern, alles möglich eigentlich. Also man kann versuchen, die Nutzungen so eigentlich zu unterteilen. Ist es möglich, Nutzungen zu überlagern oder nicht? Und da spricht man eben dann von Grundnutzungen und Sekundärnutzungen. Man kann die Nutzungen auch noch wie unterscheiden. Was macht eigentlich auch noch Sinn, dass ich versuche, die Nutzungen wie zu kategorisieren? Im Hinblick jetzt auf den Bodenschutz auch. Und auf das Potenzial Boden, Fläche. Ja? Ja, das ist richtig aufbezogen auf den Flächenverbrauch. Ich denke aber eher bezüglich der Erhaltung des Bodens als solches. Was hat man noch für eine Unterscheidung? Wie? Ja, gut, das ist die Frage, wie definierst du intensiv? Also eben Landwirtschaft kann man sehr intensiv, aber auch extensiv natürlich betreiben. Nein, auf was kommt es drauf an, ob der Boden eben erhalten ist oder nicht erhalten bleibt. Oder also bodenerhaltende Nutzung oder bodenverändernde Nutzung. Das ist noch eine Möglichkeit, eben diese Nutzungsarten zu kategorisieren oder einen Unterschied zu finden. Jetzt, was ist bodenerhaltend und bodenverändernd? Was ist sicher eine bodenverändernde Nutzung? Ja? Ja, also eben wenn ich praktisch die Fläche versiegle, oder wenn gebaut wird, Siedlung, Infrastruktur, das ist bodenverändernd. Also der Boden ist dann eigentlich weg. Ich kann nicht innerhalb von ein paar Wochen dort wieder Kartoffeln anpflanzen. Das geht nicht, oder? Und bodenerhaltend ist, welche Nutzung ist, wobei da kann man eben auch, muss dann definieren, was heißt bodenerhaltend, oder? Aber es ist wahrscheinlich eine Nutzung, die den Boden grundsätzlich erhält, ja? Also wenn man einen Wald nachhaltig betreibt. Ja, richtig. Oder eben auch, du musst nicht unbedingt in den Wald hineingehen, du kannst auch in der Landwirtschaft draußen bleiben. Landwirtschaft ist auch bodenerhaltend eigentlich. Obwohl eben von Seiten des Bodenschutzes natürlich sehr viele Vorbehalte sind, wenn ich da sehr intensiv bewirtschafte und dünge, dann verändere ich natürlich den Boden in einer Form, ich verschlechtere ihn auch, ich belaste ihn, aber der Boden als solches ist vorhanden und es wird eigentlich nur die Mutter Erde wird genutzt für die Produktion, oder? Aber der Boden als solches ist relativ schnell, könnte ich dort Siedlung zum Beispiel anordnen, oder? Also in dem Sinn, Boden erhalten, dass eben der Boden, die Fläche als solches, für andere Nutzungen noch zur Verfügung steht. Und das relativ in sehr kurzer Zeit, oder? Siedlungsgebiet kann ich nicht, klar, ich kann das zurückbauen, aber es braucht dann doch einen relativ großen Aufwand und auch seine Zeit, bis dieser Boden dann zum Beispiel für die landwirtschaftliche Nutzung wieder geeignet wäre. Also das sind so Möglichkeiten eben, diese Nutzungen auch ein wenig zu unterscheiden, im Hinblick darauf eben Entscheide zu treffen, Lösungen zu finden für Konflikte, die entstehen. Oder? Weil eben auf diesen engen, auf diesen begrenzten Flächen in der Schweiz ist der Druck, der Nutzungsdruck sehr, sehr groß. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe der Raumplanung, auf allen Ebenen sich zu überlegen, wo macht welche Nutzung eigentlich Sinn, wo lässt welche Nutzung eine andere Sekundärnutzung zum Beispiel zu und wo oder wie ordne ich die Nutzungen an, dass ich möglichst wenig Bedarf an Mobilität habe, an Infrastrukturanlagen, die dann wieder schlussendlich zu Umweltbelastungen führen. Das ist eigentlich der Grundgedanke, der auch hier hinter dieser Skizze eigentlich steht. Oder? Und wenn ich das schaffe, einigermaßen schaffe, bei allen eben privaten Interessen, öffentlichen Interessen, ohne, sehr oft ohne den politischen Rückhalt, wenn die Planung eben das schafft, dann kann ich von einer nachhaltigen Entwicklung eigentlich sprechen. Also das vielleicht ein wenig zu diesen ganzen Fragen der Nutzungen und wie ich eben hier auch die Entscheidfindung vorbereiten kann und muss als Planer. Und hier braucht es eben sehr viel auch wissenschaftliche Kenntnisse, nochmals, vor allem im rechten Bereich, oder? Wie funktioniert unsere Umwelt? Und deshalb macht es durchaus Sinn, dass Umwelt-Naturwissenschaftler und auch eben Geografen und alle, die wir hier sind, auch etwas wissen von diesen Zusammenhängen und auch sofort mindestens abschätzen können, wenn ich im linken Bereich etwas ändere, an der Schraube drehe, was hat das dann auf der rechten Seite für die Umwelt, für Konsequenzen und vor allem für eben eine nachhaltige Entwicklung, nicht nur für heute, sondern für morgen und übermorgen. Also das ist so ein bisschen eigentlich das Grundgerüst, das hinter diesen, all diesen Dingen steht, die wir da miteinander besprechen. Gut, jetzt, wenn wir uns jetzt lösen und wirklich zur Planung kommen langsam, ja, was ist eigentlich Planung, was soll das sein, dann ist das vielleicht eher etwas so zur Auflockung, oder? Planung sicher nicht so. Das sind so verschiedene Phasen, Planungsphasen, oder? Was auch verschiedene Spezialisten und Experten dann aus dieser Grundidee machen, dass Kinder da einen Reif haben wollen an einem Baum. Da kommen dann eben die verschiedenen Fachexperten dazu und dann wird das einfach dann entwickelt, oder? Und Dann kommt dann die Bauordnung, die das so festschreibt, und irgendwann dann einmal stehen wir eben vor diesem Problem, oder? Und dann braucht es eine Lösung, und wenn diese Lösung dann so aussieht, dann ist irgendwo ist etwas geschieden. Dann hat irgendjemand hat seine Aufgabe nicht erfüllt oder nicht begriffen eigentlich, was ursprünglich eigentlich mal gedacht war. Und das ist ja das, was man auch der Planung sehr oft vorwirft, dass es sehr oft eben braucht eine Sanierung. Es ist mal, man plant etwas, dann schaut man, was passiert, und dann muss man halt wieder reagieren und wieder etwas anderes planen. Und daher kommt ja auch ein bisschen so der Vorwurf von bla bla bla. Sehr viel bla bla bla, aber ich glaube, diesen Vorwurf, den versuchen wir sicher zu entkräften. Es gibt verschiedene Ansätze, und da findet man eigentlich wieder eben diesen Vorwurf eigentlich. Es gibt eigentlich grundsätzlich so drei Planungsansätze, die man unterscheiden kann. Es gibt die handlungsorientierte Planung, also das will heißen, dass ich irgendein Problem habe und ich muss relativ schnell eine Lösung suchen, oder? Und ich überlege mir gar nicht groß, warum ist es zu diesem Problem gekommen, sondern ich suche irgendeine schnell Lösung. Also ich beginne zu handeln, ohne vielleicht vorgängig mir zu überlegen, warum habe ich überhaupt diesen Zustand heute, oder vielleicht auch die Frage, gibt es nicht unterschiedliche Handlungsanweisungen, Möglichkeiten, eben eine gute Lösung zu finden. Und dann kommt das eben so zu diesem Muddle Through, also das ist so Durchwursteln, oder dann Try and Error, ich mache mal etwas, und dann schaue ich, wie sich das Ganze entwickelt, und dann ändere ich halt dann wieder, wenn ich mich geirrt habe. Dieser Ansatz, der ist sicher nicht vernünftig, und den können wir uns nicht leisten, finanziell sicher nicht in der heutigen Zeit, und auch im Hinblick auf die Akzeptanz eigentlich unserer Arbeit ist das sicher nicht ein guter oder möglicher Ansatz. Die zielorientierte Planung oder eben die finale Planung, die wende ich vor allem dann an, wenn relativ klar schon ersichtlich ist, was das Ziel eigentlich der ganzen Geschichte ist. Also wenn ich die Ziele bereits eigentlich vorgegeben bekomme, vom Auftraggeber zum Beispiel, wenn wir uns jetzt das ein bisschen hinunterbrechen auf unsere praktische Arbeit, dann ist eine zielorientierte Planung, eine finale Planung setzt eigentlich voraus, dass die Ziele, die ich erreichen muss, die sind mir vorgegeben. Es ist auch nicht erwünscht, dass ich die noch groß diskutiere. Also in der Wirtschaft würde man sagen, irgendein Autounternehmen hat die Latte ist bei 150 Neuwagenverkäufen pro Monat festgesetzt, und das ist das Ziel dieser Abteilung, oder? Und die Bank hat auch ihre Ziele. Da muss ich nicht groß darüber diskutieren, sonst bin ich nämlich am nächsten Tag auf der Straße, wenn ich über die Ziele der Leitung diskutiere, oder? Sondern ich habe einfach dieses Ziel zu erreichen. Und das ist in der Planung manchmal auch vorgegeben, dass ich Parkraum schaffen muss für so und so viele Fahrzeuge. Kann ein Ziel sein. Was mir aber viel besser gefällt und wo wir eigentlich in der Planung hin wollen, das ist dieser Ansatz hier der problemorientierten Planung. Und hier braucht es eben systematische Ansätze dazu, dass es mir gelingt, eben frühzeitig zu erkennen, was ist die Situation, habe ich Konflikte? Also Konflikte zeigen mir eigentlich auf, dass ein Problem besteht. Ich muss dieses Problem erfassen, ich muss es strukturieren, und daraus muss ich dann mir überlegen, ja gut, was wäre dann eigentlich besser in Zukunft? Und das muss ich dann wahrscheinlich mit meinem Auftraggeber absprechen. Ist das auch seine Meinung? Ist das seine Idee? Und dann muss ich mir auch überlegen wahrscheinlich, was brauche ich dazu, um diese Ziele zu erreichen, an Untersuchungen, an Daten, an Zeit, an Geld. Da muss ich wahrscheinlich den Auftraggeber auch wieder fragen, ist das richtig für dich? Haben wir genügend Zeit? Dann sagt er vielleicht nein, ich muss in einem halben Jahr muss ich die Lösung haben, oder wir haben nicht genügend Geld, oder wir haben die Grundlagen nicht. Und dann, wenn das alles abgeklärt ist, dann kann ich eigentlich sagen, jetzt suche ich Lösungsvarianten. Und diese Lösungsvarianten versuche ich dann zu vergleichen aufgrund eben meines Zielsystems, und am Schluss mache ich dann einen Vorschlag. Das ist eigentlich so das Vorgehen. Und von dem Zeitpunkt an, wo ich natürlich die Ziele bestimmt habe, in der Diskussion, mit dem Auftraggeber, aber auch in der Diskussion vielleicht mit der Bevölkerung, wenn wir von partizipativen Prozessen sprechen heute. Wenn dieses Zielsystem feststeht, dann ist es natürlich von dort weg, ist es dann eher eine zielorientierte oder finale Planung. Also dort wechselt es dann. Aber ich habe die Ziele selbst erarbeitet, ich habe sie selbst diskutiert mit den Betroffenen, mit den Beteiligten. Das ist wichtig, das ist das Zentrale. Und ich gehe von einem Problem aus, das zu Beginn besteht und versuche mit systemtechnischen Ansätzen dieses Problem zu lösen. Und das ist so ein bisschen eigentlich der Planungsprozess, der uns immer wieder begleitet, jetzt fachunabhängig, also wenn ihr irgendwo eine Arbeit macht, dann ist das in etwa wahrscheinlich das logische Vorgehen, das ihr wählt, um schlussendlich hier zu einem Entscheid zu kommen oder einen Entscheid vorzubereiten. Also es braucht eine umfassende Situationsanalyse, eben mit der Problemerkennung, der Problemanalyse. Und da muss ich Vorstellungen natürlich haben, auch über die Zukunft, weil das Problem ist ja eigentlich nichts anderes, wenn ich das definiere als die Differenz zwischen ist und soll, oder? Das ist ja eigentlich das Problem. Ich will etwas, ich habe etwas, aber ich möchte eigentlich dorthin. Und das Problem ist eigentlich, diese Differenz zu überwinden. Und dass ich das kann, dass ich das Problem richtig erfassen kann, ist es eigentlich ein iterativer Prozess. Ich muss im Hinterkopf eigentlich schon wissen, wo ich hin will. Also die Zielfindung hier ist sehr entscheidend. Und was ist das Ziel schlussendlich dann auch, oder das Zielsystem? Darum ist das ein ganz wichtiger Punkt im ganzen Ablauf. Was ist das Zielsystem dann auch am Schluss für mich? Und darum ist es so wichtig, dass ich dieses Zielsystem gemeinsam erarbeite, mit einem Konsens von allen Leuten. Kann dann immer noch einer sagen, für mich ist die Ökologie wichtig oder für mich ist der Tourismus wichtiger. Aber der Tourismus, die Ökologie muss drin sein im Zielsystem. Warum ist das so wichtig, dieses Zielsystem? Für was brauche ich das am Schluss dann eigentlich? Ja? Richtig. Genau. Also wenn ich dann Maßnahmen ergreife, wenn ich Lösungsvarianten vorschlage, dann muss ich die ja irgendwo vergleichen können. Und ich vergleiche sie am gemeinsam erarbeiteten Zielsystem, wo eben ein Konsens besteht, wo aber dann jeder Beteiligte, je nachdem, was für Interessen er hat, kann er eine andere Gewichtung natürlich nehmen. Eben, für einen ist die Wirtschaft wichtiger, für den anderen eher die Ökologie. Aber das Zielsystem ist schlussendlich eigentlich dann der Maßstab eigentlich zur Beurteilung der Zielerreichung der Güte eurer Varianten. Und deshalb ist dieser Punkt hier dann auch bei unserer Semesterübung, werden wir sehr viel Zeit verwenden hier, dieses Zielsystem gemeinsam zu erarbeiten. Dann eben kommen wir eher dann zur Lösungssuche, also da werden Maßnahmen vorgeschlagen. Da wird dann, diese Lösungskonzepte werden dann bewertet, hier eben, Zielerreichung, Zielkontrolle, und dann wird entschieden, oder ich schlage dann eine Variante eben vor, dem Entscheidungsträger und dem Auftraggeber dann für die Umsetzung. Das ist eigentlich so ein bisschen der Ablauf, der sich eigentlich immer wieder bei jeder Arbeit, die wir machen, eigentlich ergibt, wenn es darum geht, Lösungen vorzuschlagen oder zu finden. Und diese Definition, die habt ihr schon einmal gesehen, bei Regame zu Beginn eigentlich. Ich möchte hier noch zwei, drei Punkte etwas herausstreichen. Raumplanung ist eben vorwegnehmend. Also Raumplanung macht keinen Sinn, wenn ich immer im Nachhinein sage, was die anderen falsch gemacht haben. Das ist auch interessant und spannend und schön, aber das bringt nichts für die künftige Entwicklung und für die Gegenwart. Also ich muss vorwegnehmend, Koordination ist wichtig, Raumplanung hat diese Aufgabe, die Koordination zwischen allen Sachbereichen. Auch Finanzplanung muss koordiniert sein mit der Raumplanung, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Weil sonst kann ich die Raumplanung nicht umsetzen. Raumwirksame Handlungsbeiträge, ich würde das vielleicht, obwohl der Professor Lenny, die natürlich eine Koryphäe ist, ich würde heute das eher Raum- und Umweltwirksame Handlungsbeiträge, würde ich das mit Umwelt noch ergänzen. Außer ich verstehe die Umwelt dort drin, diese Raumwirksamkeit. Also von Raum- und umweltwirksamen Handlungsbeiträgen und deren Steuerung über längere Zeit. Also Steuerung heißt eben auch, Raumplanung ist ein Prozess, es ist nicht abgeschlossen mit einer Maßnahme, mit einem schönen Plan, den ich entwerfe, sondern ich muss steuern über längere Zeit oder über die ganze Zeit. Ja. Also das ist eigentlich der Sinn eigentlich der Planung. Die Raumplanung umfasst alle räumlichen Planungen. Räumlich ist für mich eigentlich hier auch zu knapp. Man könnte eigentlich sagen, über alle Planungen grundsätzlich. Hier ist vor allem gemeint, räumlich natürlich eben auch Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Siedlungsplanung und so weiter. Der öffentlichen Hand auf allen Staatsebenen. Also das ist nochmals die Aussage, Raumplanung ist eine staatliche Aufgabe. Muss es auch sein, weil es eben darum geht, neutral, möglichst neutral eben die raumwirksamen Tätigkeiten zu koordinieren. Und auf allen Staatsebenen, in allen raumrelevanten Sachgebieten, eben Verkehr, Umwelt, Wirtschaft. Also ich finde das eine grundsätzlich eine sehr, sehr gute eigentlich Definition der Raumplanung. Im nächsten Kapitel oder in den nächsten Stundengang geht es vor allem darum, natürlich diese Inhalte etwas miteinander abzuarbeiten. Also was sind eigentlich die übergeordneten Aufgaben der Raumplanung? Also irgendwo muss ja auf Bundesebene müssen ein paar Grundsätze stehen, was die Raumplanung erfüllen muss. Dann braucht es gesetzliche Grundlagen, wie immer für alles, was wir machen. Also wenn ich Raumplanung umsetzen will, dann greife ich in gewisse Grundrechte ein, also wir haben das auch schon gesehen, das Eigentum. Ich muss das Eigentum beschränken können in irgendeiner Form, damit ich raumplanerisch tätig sein kann. Dann muss die Raumplanung bestimmte Prinzipien befolgen, also hier nur Stichwort eben nicht mehr nur von oben nach unten, sondern heute sehr oft eben auch von unten nach oben, dass die Planung eben nicht nur von oben her aufdoktriniert wird, von Amtes wegen festgesetzt wird, sondern dass raumplanerische Entscheide diskutiert werden mit den Beteiligten, mit den Betroffenen in einem partizipativen Prozess. Dann eben, was machen die Planungsebenen, die verschiedenen, was sind die Verantwortlichkeiten, die Zuständigkeiten, was sind die Instrumente auf diesen Planungsebenen. Dann, wer lenkt eigentlich oder sagt eigentlich, welche Ziele die Raumplanung folgen soll, das ist eben im Wesentlichen die Raumordnungspolitik. Und dann schlussendlich noch ein paar Dinge zum Wesen und Inhalt der Raumplanung ganz grundsätzlich. Das sind so ein bisschen die Themen, die uns beschäftigen in Zukunft. Und das sind so in vier Absätzen eigentlich die wichtigsten Kernaufgaben der Raumplanung, wo man aber sofort auch gerade in der heutigen Zeit diskutieren kann. Also wenn ich da lese, Abbau räumlicher Disparitäten und Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen, ist das so unbestritten heute? Oder kann man das bedingungslos unterstreichen? Oder gibt es da auch Leute, die eher eine andere Meinung haben? Was heißt das eigentlich? Würde das in letzter Konsequenz eigentlich heißen? Ja? Dass in einem kleinen Dorf das gleiche kulturelle Angebot sein müsste wie jemand, der. In letzter Konsequenz würde es das heißen, ja, eigentlich gut. Also vernünftig ist das sicher nicht, oder? Aber mindestens einen Grundservice, eine Grundausstattung an Infrastruktur, an Dienstleistungen sollte eigentlich überall vorhanden sein, wenn ich diesem Leitsatz nachgehen möchte, oder? Und dann ist eigentlich jede Schließung einer Poststelle, jede Schließung eines Dorfladens würde dem eigentlich nicht entsprechen. Und da müssten wir eigentlich dort überall mit Subventionen eigentlich schauen, dass dort dieser Laden trotzdem existieren kann. Oder? Und also in letzter Konsequenz würde das heißen, und dass das nicht vernünftig ist und dass wir das uns nicht mehr leisten können, das ist heute eigentlich klar. Und darum steht dieser erste Leitsatz eigentlich schon ein wenig im Widerspruch eigentlich auch zum Raumkonzept. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, das Neueste jetzt, das dann steht mit diesen Metropolitanräumen oder diesen Haupträumen, Entwicklungsachsen. Ja, dort ist ganz klar ersichtlich, dass nicht alle Räume gleich entwickelt werden können. Ich glaube aber, das ist auch verständlich und das ist auch ja, irgendwo logisch. Aber grundsätzlich eben sollte man versuchen, die Leute vor Ort eben halten zu können, ihnen eine vernünftige Existenz zu bieten und eben auch mit dem Ziel, die Landschaft zu bewirtschaften, die Landschaft zu erhalten. Und da hat die Landwirtschaft, vor allem die Berglandwirtschaft, hat dort eine wichtige Funktion eigentlich im Ganzen. Und diese Räume sollen in sich eigentlich gesund sein und gesund bleiben. Wenn ihr ja ein bisschen seht oder liest, es gibt ja diese Labels, die sich Räume und Regionen beschaffen können, regionaler Naturpark oder Biosphäre und so weiter, das sind ja durchaus Versuche, eben in diesen Regionen eben diese Teilräume eben in sich gesund zu gestalten, dass man dort Kreisläufe hat, die eben funktionieren. Also wenn wir das Holz angesprochen haben, dass eben das Holz nicht irgendwie abtransportiert wird ins Unterland oder nach Italien, sondern dass dort das Holz verarbeitet wird, dass Möbel daraus gemacht werden in der Region selbst, dass das Holz gebraucht wird für die Energiegewinnung in sich vor Ort, dass das eben möglich ist. Solche Ziele werden in diesen Kerken und diesen zum Beispiel in der Biosphäre verfolgt. Und das sind so Versuche, eben diese Teilräume erhaltenswert zu bewahren und den Leuten dort eben eine Existenz zu geben. Dann die zweckmäßige Nutzung der besiedelten Gebiete. Was ist da das Stichwort? Eben verdichten. Verdichten nach innen, auch in die Höhe. Darum dürfen wir uns heute nicht eigentlich mehr aufregen an den Hochhäusern, die entstehen, auch in Zürich und überall. Das ist eine Art der inneren Verdichtung. Und wenn die Fläche knapp wird, wenn wir nicht mehr über die Grenzen, die Bauzonengrenzen hinaus die Siedlung entwickeln wollen, dann müssen wir sie nach innen entwickeln. Und da ist eine der Möglichkeiten eben die Höhe, die andere ist Industriebrachenrecycling, das wird ja auch in großen Stile, auch gerade in Zürich gemacht, dass man eben Industrieareale umnutzt, dass man saniert, dass man die Altlasten beseitigt und dass man dort wieder neue Wohnräume schafft, Freiräume und auch wieder Möglichkeiten für die Erholung, Freizeit und den Einkauf. Das ist hier so ein bisschen gemeint, Nutzungsdurchmischung, im Sinne eben, dass man möglichst wenig Mobilitätsbedürfnisse schafft, sondern dass man die Nutzung wieder durchmischt, dass man am gleichen Ort, Standort wohnen kann, arbeiten kann, einkaufen kann, sich erholen kann, vielleicht auch sich bilden kann. Das ist so ein bisschen in diesem zweiten Punkt gemeint. Dann Erhaltung, Pflege, Gestaltung des ländlichen Raumes, eben als Ausgleichsraum für die städtischen Agglomerationsräume. Erhaltung offener Landschaften im Mittelland. Eben nicht auf die grüne Wiese weiterentwickeln, sondern eben diese Flächen bewahren. Stichwort Fruchtfolgeflächen. Dass diese Flächen frei bleiben für die Landwirtschaft, aber eben auch frei bleiben, wirklich im Sinne von frei, offene Landschaften. Dezentrale Konzentration der Siedlungen, also eben Konzentration einerseits, aber es nicht nur ein Zentrum gibt, sondern eben auch Unterzentren, regionale Zentren geschaffen werden. Und dann Vermeidung von Sozial-, Umwelt- und Naturbrachen. Das sind Sozialbrachen, was sind Umweltbrachen, was sind Naturbrachen, also die einen Brachen haben wir angesprochen, wenn nicht mehr bewirtschaftet wird, dann verbracht das Land, das Wald, man überlässt sich die Landschaft sich selbst, also es gibt dort, dann sind das Brachen. Brachen im Siedlungsgebiet, was ist da gemeint? Also wenn ich Industrieareale umnutze, kann ich was zum Beispiel machen? Das kann auch passieren. Dass ich wieder wieder neue Brachen schaffe. Wenn ich zum Beispiel Büroflächen baue und niemand braucht diese Büroflächen, dann habe ich wieder eine neue Brache. Also das macht keinen Sinn, darum muss ich mir genau überlegen, welche Nutzungen will ich auf diesen Arealen eigentlich installieren. Also, dass hier nicht neue Dinge entstehen, die eigentlich sofort wieder eigentlich nicht genutzt oder zu wenig genutzt werden. Dann Erhaltung und Förderung der natürlichen Lebensvoraussetzungen, das geht in Richtung eben Ressourcenschutz, erneuerbare Energien, Umweltvorsorge, also hier hat die Raumplanung eben die Aufgabe des vorsorglichen Umweltschutzes eigentlich, dass sie mit ihren Nutzungszuweisungen und auch den Zuweisungen der Infrastruktur eben hier umweltgerecht eben umgeht mit den natürlichen Ressourcen. Und dann hier möchte ich einfach noch beginnen mit dieser Frage gegen Eigentum, Eigentumsgarantie und Raumplanung. Das hat ja einen direkten Zusammenhang eigentlich, den haben wir schon sehr oft eigentlich angesprochen. Wir kennen in der Schweiz das Grundrecht des Eigentums, also das muss ja nicht so sein, haben auch darüber schon gesprochen. Der Boden könnte ein öffentliches Gut sein, wie zum Beispiel das Wasser. Könnte eine Konzession dort bekommen für die Nutzung von 10, 20, 30 oder 100 Jahren. Aber der Boden ist Eigentum von Privaten, von Einzelnen und die haben dieses Eigentum eigentlich zeitlebens, ist das garantiert. Und das ist in der Schweiz so, also dieses Grundrecht besteht. Aber auf der anderen Seite gibt es in der Bundesverfassung in diesem Artikel auch die Bezeichnung oder die Einschränkung, dass Enteignung Eigentumsbeschränkungen vorgesehen sind möglich, dass aber diese gleich, wenn sie Enteignungen gleichkommen, dass sie entschädigt werden müssen. Aber das Wichtigste eigentlich hier ist überhaupt weniger die Entschädigung, aber das Recht, dass ich eingreifen kann, eben dieses Eigentum. Das ist hier eigentlich dann auch so nochmal festgelegt und wir müssen nicht vieles instinktiv wissen und sagen können in der Planung, auch nicht in der Prüfung, aber das ist so etwas, was so, da kann ich ja auch sagen, es ist richtig oder falsch, oder? Viele solche Dinge, wo man das dann sagen kann, aber das ist relativ wichtig und zentral. Diese beiden Dinge, nämlich, dass die Eigentumsgarantie besteht eigentlich in drei Formen. Die erste Form ist eigentlich grundsätzlich, dass es dieses Eigentum überhaupt gibt. Also es ist ein Rechtsinstitut, es ist ein Grundrecht. Das zweite ist, dass über dieses Eigentum gibt es ein Verfügungsrecht. Also ich kann über das Eigentum verfügen. Und dieses Eigentum ist mit einem Wert verbunden. Und das jetzt immer natürlich im Hinblick gesehen dann auf die raumplanerischen Eingriffe. Also das die Verfügungsgarantie und die Wertgarantie, die sind da vor allem dann im Hinblick eben auf die Raumplanung wichtig. Aber diese drei Erscheinungsformen hat das Eigentum. Und hier dann die Voraussetzung, dass ich eben eingreifen kann in dieses Eigentum. Und dieses Eigentum ist die gesetzliche Grundlage. Die muss gegeben sein. Es muss ein überwiegendes öffentliches Interesse vorhanden sein. Und die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. Jetzt der Verfassungsartikel für die Raumplanung, der sieht so aus. Also da ist der Bund legt Grundsätze fest. Die Aufgabe der Raumplanung, die Hauptaufgabe, die Koordinationsaufgabe übernehmen aber die Kantone. Im zweiten Abschnitt. Und der dritte Abschnitt, der ist irgendwo auch logisch, dass natürlich der Bund und die Kantone für ihre eigenen Aufgaben natürlich auch die Anliegen und die Grundsätze der Raumplanung berücksichtigen müssen. Das ist hier so ein bisschen beschrieben. Also Verpflichtung der Kantone zur Schaffung einer Raumplanung. Und inhaltlich haben wir vorher gesehen, das Ziel ist eben diese zweckmäßige und hausärztliche Nutzung des Bodens. Rechtsetzungskompetenz des Bundes. Im Raumplanungsgesetz hat er das wahrgenommen, diese Rechtsetzungskompetenz. Dann die Kooperationspflicht, die gegeben ist zwischen allen Beteiligten, zwischen allen Ebenen, Staatsebenen, aber auch zwischen und dann die Verpflichtung, dass der Bund